Erster die Philister versammelten ihr ganzes Heer in Afek, während Israel sein Lager an der Quelle bei Jezreel aufgeschlagen hatte. Zweiter als die Fürsten der Philister mit ihren Truppen, die aus Hunderten und Tausenden bestanden, voranzogen, kam David zuletzt mit seinen Männern zu Achis. Dritter die Philisterfürsten fragten, was sollen diese Hebräer hier? Achis antwortete ihnen, das ist David, der früher bei König Saul von Israel war. Er ist seit 2 Jahren bei mir, und ich habe seit seiner Ankunft bis heute nichts Falsches an ihm gefunden. Vierter aber die Philisterfürsten waren unzufrieden mit David und forderten von Achis, schicke diesen Mann zurück. Er soll an den Ort gehen, den du ihm gegeben hast, und nicht mit uns in den Kampf ziehen. Sonst könnte er im Kampf zu unserem Verräter werden, denn wie könnte er die Gunst seines Herrn besser zurückgewinnen, als indem er unsere Männer tötet? Fünfter sie fragten, ist das nicht David, über den man im Tanz sang, Saul hat Tausende getötet, aber David 10.000? Sechster Achis rief David zu sich und sagte, so wahr der Herr lebt. Du bist ehrlich, und ich möchte, dass du mit mir im Lager bleibst und mit uns ziehst. Ich habe nämlich seit deiner Ankunft bis heute nichts Falsches an dir gefunden, aber die Fürsten sind nicht einverstanden mit dir. Siebter geh deshalb in Frieden zurück, damit du nichts tust, was den Fürsten der Philister missfällt. Achter David antwortete Achis, was habe ich getan? Was hast du an deinem Diener gefunden, seit ich bei dir bin, dass ich nicht gegen die Feinde meines königlichen Herrn kämpfen darf? Neunter Achis antwortete David, ich weiß, dass du mir so lieb bist wie ein Engel Gottes. Aber die Fürsten der Philister verlangen, dass du nicht mit uns in die Schlacht ziehst. Zehnter deshalb steh morgen früh mit den Männern deines Herrn, die mit dir gekommen sind, auf und geht an den Ort, den ich euch gezeigt habe. Denkt nichts Schlechtes von mir, denn du bist mir lieb. Macht euch also morgen früh auf den Weg, damit ihr bei Tagesanbruch losziehen könnt. Elfter so machten sich David und seine Männer am nächsten Morgen sehr früh auf den Rückweg ins Philisterland, während die Philister nach Jezreel zogen,